sitzen da Leute in ihrer Leitwarte und stellen fest, wir werden gerade angegriffen. Wir tun jetzt ganz viel. Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir mit Forschenden aus dem Nordwesten über sie und ihre Forschung sprechen. Heute bei uns zu Gast ist Sebastian Lehnhoff, Professor für Energieinformatik an der Uni Oldenburg und Vorstandsvorsitzender im Office. Lieber Sebastian, schön, dass du heute hier bist. Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein. Ja, herzlich willkommen auch von mir und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, denn wir haben heute wirklich viel zu besprechen. Deswegen starten wir direkt, wie immer, mit der Biografie. Das sieht bei dir ja erstmal sehr geradlinig aus. Du hast in Dortmund Informatik studiert und hast 2010 am Lehrstuhl für Betriebssysteme und Rechnerarchitektur dann auch promoviert. Aber eigentlich wolltest du vorher was ganz anderes machen und hast sogar was anderes gemacht, oder? Das stimmt. Ich habe ursprünglich 97 nämlich angefangen, Chemie zu studieren und habe dieses Studium erstmal abgebrochen, weil ich für mich entschieden habe, dass A, Chemie nichts für mich ist und das war auch eine recht frustrierende Zeit. Ich hatte mich erstmal grundsätzlich von einer akademischen Karriere verabschiedet und habe danach eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungstechniker und dann erst auf diesen Weg der Informatik wieder zu gelangen und habe dann in der Tat, wie du das gerade vorgelesen hast, in Dortmund Informatik studiert. Wie lange hast du überlegt, bis du dein Studium abgebrochen hast? Wie lange hat das so in dir gereift? Wie viele Semester? Das, wie man sich vorstellen kann, ist das keine leichte Entscheidung gewesen. Jetzt sehe ich das auch schon eine Weile zurück, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft, dass das keine einfache Entscheidung war, sondern ich glaube, es korrelierte irgendwie mit den Semesterferien. Man ist dann also sehr erleichtert in die vorlesungsfreie Zeit gegangen und irgendwie war klar oder reifte dann in mir der Gedanke, dass ich keine Lust mehr habe, in dieses Studium zurückzugehen. Und ich erinnere mich, dass ich meine, es war ein oder zwei Wochen, bevor dann die Vorlesungszeit wieder begann, die Kommilitonin, eine Freundin von mir, angerufen hat, mit der ich dann morgens immer nach Duisburg gependelt bin und gesagt habe, du, in zwei Wochen geht's weiter, aber ohne mich. Da war die erstmal sehr erstaunt und überrascht. Aber ich glaube, die hat auch irgendwo mitbekommen, dass ich damit nicht so ganz glücklich war und hat das sportlich genommen. Und dann hast du von Chemie umgeschwenkt zu einer Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Wie kam denn der Schwung zustande? Ich habe eigentlich immer schon, ich glaube, ich habe mit 16 angefangen, im Theater auszuhelfen. Das war so der erste Nebenjob. Da hat irgendwo das Stadttheater damals bei uns in Heilinghaus, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die haben halt Hilfskräfte gesucht, um Stühle zu tragen. Also immer, wenn Veranstaltungen umgerüstet werden mussten, da mussten ganz viele, schrecklich viele Stühle ins Lager rein und raus. Und damit habe ich angefangen, war schon immer oder hatte schon immer eine große Affinität zu Technik und bin dann relativ schnell da in die Veranstaltungstechnik reingekommen. Und 99, wenn ich mich richtig erinnere, das muss so die Zeit gewesen sein, als ich dann diese Ausbildung begonnen habe, ist das erste Jahr gewesen, dass man gesagt hat, man macht da eine Ausbildung draus. Und dann hatten all die, die das eigentlich schon viele Jahre gemacht haben, und das waren ganz viele gestandene Persönlichkeiten, ich war da irgendwie der Jüngste, habe dann dieses Ticket genommen und gesagt, okay, ich mache das mal. Also damals sind alle Theater angefragt worden, das Stammpersonal hier formal mit so einer Ausbildung zu adeln. Dann musste man da durch. Ich sagte, ich nehme das mit. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, jetzt bin ich ausgebildeter Veranstaltungstechniker. Und das hat dann dein Faible für Informatik auch so ein bisschen ausgelöst? War das so der Punkt, dass du gedacht hast, oh, ich will eigentlich noch ein bisschen mehr Theorie dazu erfahren? Oder war das nochmal letztendlich ein ganz anderer Gedankengang? Das war tatsächlich nochmal wieder ein ganz anderer Gedankengang. Ich habe dann auch einen Schulkollegen damals begleitet auf einen Orientierungstag. Also es gibt ja diese O-Phasen, diese Vorstellungstage an die Uni Dortmund damals noch. Damals war es keine TU Dortmund und habe eine Einführungsvorlesung von Ingo Wegner gehört, Professor Ingo Wegner, einer der ganz großen Informatiker in Deutschland. Träger der Zuse-Medaille, vielfach ausgezeichnet, geadelt mit allem, was man so gewinnen und verliehen bekommen kann in der Informatik. Und er hat eine Einführungsveranstaltung aus der theoretischen Informatik gemacht. Also eher sperriges Material. Der war aber von seiner Persönlichkeit jemand, der konnte auch das extrem begeisternd, leidenschaftweckend rüberbringen. Und das hat er bei mir geschafft. Ich war ganz klar die Zielgruppe und habe gedacht, das willst du machen. Und er näherte sich dem Thema eher so aus der Richtung der theoretischen Informatik, also grundsätzlich die Lösbarkeit von Problemen, beziehungsweise grundsätzlich auch beweisen zu können, dass bestimmte Probleme nicht effizient lösbar sind. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt versuche oder in 10 oder in 100 Jahren Probleme zu lösen, weil technische Entwicklung von Rechnersystemen, damals hat man noch nicht so richtig von Quantencomputern gesprochen, eben in eine bestimmte Richtung gehen. Und das fand ich einfach toll. Ich habe gesagt, genau das möchtest du machen. Jemand, der so Aussagen treffen kann, das möchte ich sein. Also sehr mathematisch. Das war in der Tat sehr mathematisch. Da bin ich dann am Ende nicht gelandet, aber das war in der Tat mein Einstieg oder mein Anreiz, in die Informatik zu gehen. Und das hast du auch weiter durchgezogen bis zur Promotion und hast dann auch gleich danach eine Juniorprofessur für Energieinformatik an der Uni Oldenburg bekommen. Das ging ja dann doch recht schnell, oder? Ja, das ging schnell. Ich hatte grundsätzlich erstmal nach meinem Diplom vor, ich wollte eine Weltreise machen. Also ich wollte entweder mit dem Fahrrad einmal durch Spanien durch oder ich wollte auf die Osterinseln. Beides hat nicht so richtig hingehauen, weil ich quasi in dem Moment, in dem ich meine Diplomarbeit eingereicht habe, von meinem dann Doktorvater sofort das Angebot bekommen habe, in einem frisch finanzierten, bewilligten Forschungsprojekt zu beginnen. Und das war so ein Paketdeal. Ich konnte damit beginnen, aber eben morgen. Oder jemand anders bekam das Projekt. Und das war ein DFG-Projekt, mit dem wunderschönen Namen, ich schaue mal eben, ob ich es zusammenkriege, dezentrale vernetzte Energiebewirtschaftung auf Basis eines adaptiven verteilten Realzeit-Management-Systems. Das hat sich bei mir. Da wissen wir natürlich jetzt Bescheid. Das war das Fachwort des Tages. Ich könnte das jetzt nicht wiederholen, pardon. Also es ist ein DFG-Projekt, das war in der Tat so das erste Smart Grid-Projekt, also da geht es um intelligente Systeme, was die DFG auch, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft so finanziert hat. Und das war eben eine große Chance. Damals wusste ich das noch gar nicht. Ich fand das Thema einfach total spannend. Aber es war dann eben so, dass als ich dann fertig war, promoviert war, eben genau dieses Energieinformatik-Profil hatte, das dann die Uni Oldenburg als Stiftungs-Junior-Professur ausgeschrieben hat. Übrigens die erste Energieinformatik-Professur in Deutschland. Und da war der Arbeitsmarkt oder der Markt der berufungsfähigen Nachwuchswissenschaftler relativ dünn. Und wie das schon wieder so war, ich habe meine DIS eingereicht und bekam irgendwie kurz Zeit danach aus allen Ecken der Welt Hinweise auf diese Stellenausschreibung mit dem Text, so das bist du, bewirb dich da. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich die Stelle auch gekriegt. Dann bist du ja so richtig mit dem Flow gegangen. Hast du das denn jemals bereut, dass du die Fahrradtour in Spanien nicht gemacht hast oder auch nicht auf den Osterinseln warst? Konntest du das irgendwann nachholen? Also in Spanien war ich auf jeden Fall, auch mit dem Fahrrad. auf den Osterinseln war ich noch nicht, da muss ich auf jeden Fall noch hin. Aber nein, bereut habe ich das nie. Und irgendwie passt das auch dazu. Ich habe grundsätzlich immer zu allem Ja gesagt, was man mir angeboten hat, mit der Hauptmotivation immer, dass ich das noch nie gemacht habe. Also das hat mich dann immer besonders gereizt. Also Aufgaben, die ich schon mal gemacht habe, habe ich in der Regel dann abgelehnt. Auf diesem Weg dahin gab es mit Sicherheit das ein oder andere Fettnäpfchen, das du auch nicht ausgelassen hast, oder? Was war dein größter Fail? Ich glaube, anfangs habe ich häufiger auch die Runden unterschätzt, in denen man dann so eingeladen wird. Also das bringt ja der Job so mit sich. Und gerade auch, je stärker man in dieses Thema Wissenschaftsmanagement reinkommt, man kommt ja in fantastische Runden mit ganz tollen Persönlichkeiten. Dass die Mitarbeit in diesen Runden setzt aber auch eine gewisse Vorarbeit und Vorbereitung voraus. Und wenn man sich einfach grundsätzlich nicht vorbereitet oder der Meinung ist, man müsste das nicht tun und geht da einfach so rein und macht das so mit der natürlichen Coolness, dann kann das schon mal in die Hose gehen. Nicht, dass das häufig der Fall gewesen ist. Ich würde sagen, so nach den ersten zwei Malen merkt man das und dann bereitet man sich immer vor. Aber ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich war irgendwo im Bundesministerium eingeladen und saß dann da in der Runde und hatte den Gedanken, hättest du dir mal vorher angeschaut, wer jetzt hier gegenüber von dir sitzt, dann wäre so einiges klarer gewesen. Und ich hatte dann eben Staatssekretäre und Minister vor mir und habe eine ganze Weile so im Gespräch dann erst erfahren dürfen, wer die sind, in welcher Rolle die sind. Und dann habe ich mir geschworen, das machst du nie wieder. Und das ist tatsächlich das A und O. Und es war in der Form oder an der Stelle auch kein produktives Meeting. Also ist jetzt vielleicht nicht so der große Fail, aber eben ein Versäumnis und auf jeden Fall eins, wo ich mir gedacht habe, das machst du nie wieder. Und seitdem bereite ich mich natürlich entsprechend drauf vor. Mhm. Das ist immer gut. Und wir sind an dieser Stelle fürchterlich unvorbereitet, denn das muss so sein, denn wir freuen uns jetzt wieder auf das Fachwort des Tages. Du bringst uns einen Begriff aus deiner Forschung mit und wir dürfen blauäugig ins Blaue hineinraten. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht die, festhalten, Trust-Facette. Mit D oder mit T? Mit T. Mit T, die Trust-Facette. Also Vertrauen. Oh, das kann ja alles und nichts sein. Die Trust-Facette bezeichnet in einem Wohngebiet, wo die Leute sich Energie teilen, den Anteil, dass man darauf vertraut, dass der Nachbar halt auch was produziert und nicht einfach nur als Parasit in diesem Netzwerk einfach rauszieht und nimmt und nimmt und nimmt, sondern das funktioniert nur, wenn alle denken, jeder tut seinen Teil. Oh, das ist so Gefangenendilemma-mäßig. Mhm. Das finde ich schön. Ich gehe aber mal in eine hoffentlich andere Richtung. Okay, ich sage, das ist eine Abkürzung, auf die ich jetzt nicht komme, aber die ganz relevant dafür ist, dass das Stromnetz in Deutschland, und da wollen wir nämlich später auch noch drüber sprechen, so stabil sein kann, wie es ist. Das ist wahrscheinlich ein Akronym für die wichtigen Sachen, die man da beachten muss, damit alles stabil bleibt, damit alles bei 50 Hertz bleibt. In 50 Hertz wie Trust. Ja, genau. Dann klär uns mal auf. Trust steht tatsächlich für Vertrauen und Hintergrund ist, dass wir uns mit sicherheitskritischen Infrastrukturen, technischen Systemen, dem elektrischen Energiesystem im Wesentlichen beschäftigen. Und eines unserer Schwerpunkte ist Leitsysteme. Man kann sich das vorstellen, da sitzt dann hochtrainiertes, spezialisiertes Personal vor großen Monitoren, schaut auf so ein Bild eines Netzes und muss entscheiden, ob das, was sie oder er da sieht, sicher, stabil ist und im Zweifel rechtzeitig eingreifen und dagegen steuern, das Netz optimieren und einfach damit umgehen. Und die Frage ist, ist das, was sie oder er da sieht, korrekt, fehlerfrei, instabil oder nicht? Und tatsächlich sind diese Begriffe, die ich auch jetzt verwendet habe, Korrektheit, Stabilität, Fehlerfreiheit, überhaupt nicht ausreichend, diese komplexen Systeme adäquat zu beschreiben, sondern das, was ich da sehe, ist einmal das Stromsystem, da fließt Strom über Kabel, über Trafos, aber das, was ich da sehe, wird letztlich über Sensoren ermittelt, die über Kommunikationssysteme irgendwo hingeschrieben und hinkommuniziert werden, sorgt dafür, dass Daten in Datenbanken landen. Die Systeme selbst sind irgendwie fehleranfällig, sind irgendwo angreifbar, irgendwo im Feld verteilt, also ganz, ganz vielschichtig. Und dann gibt es auch in der Literatur eher diesen Begriff des Vertrauens. Also es geht gar nicht mehr darum, die Fehlerfreiheit eines Systems zu garantieren, weil das grundsätzlich nicht geht, sondern die Frage ist, ist das, was ich sehe, vertrauenswürdig, in dem Sinne, dass es mir erlaubt, das System fehlerfrei zu führen. Und dann landen wir bei diesem Trust-Begriff, der aber nach wie vor ein Sammelbegriff ist oder ein vielschichtiges Modell und dann eben jetzt aus ganz vielen unterschiedlichen Elementen besteht. Einmal zum Beispiel das korrekte Funktionieren oder das korrekte Laufen des technischen, energietechnischen Systems, der Kommunikationssysteme, aber zum Beispiel auch die Facette beinhaltet, ist da gerade richtig viel los und hat der Techniker auf der anderen Seite des Bildschirms einfach gerade auch so viel damit zu tun, zu verstehen, worum es da geht, dass die Situation grundsätzlich kritischer zu beurteilen ist als in einer Situation, wo eher weniger los ist. Und das sind die unterschiedlichen Stufen oder Facetten dieses Trust-Begriffs. Okay, tolles Fachwort. Bezieht sich denn das immer auf Menschen oder ist dieser Begriff so allgemein, dass man ihn zum Beispiel auch auf KI beziehen kann. Also kann man auch eine KI zum Beispiel darauf trainieren, mit gesundem Menschenverstand auf einen sehr komplexen Sachverhalt zu schauen? Das muss man sogar, aber da sind wir noch nicht. Das heißt, traditionell werden diese Systeme aktuell von Menschen geführt und müssen noch von Menschen geführt werden, weil die Erfahrung, die diese Netzführer, Netzleittechniker da haben und tatsächlich über Jahrzehnte aufbauen, nicht übersetzbar bislang ist und übertragbar auf künstliche Intelligenz oder wirklich clevere Automatisierungssysteme. Auf der anderen Seite nimmt aber die Informationsdichte immer weiter zu, dass so eine Vorverarbeitung heute schon stattfindet. Das heißt, ich habe durchaus KI-Verfahren, die die Daten vorinterpretieren, Vorprüfungen machen, dann aber trotzdem die Ergebnisse dieser Vorauswertung wieder dem menschlichen Betriebsführer oder der Betriebsführerin geben, die dann die informierte oder die qualifizierte Entscheidung macht. Das ist so eine Grenze, die wir auch bei uns in unserer Arbeitsgruppe ausloten. Ist eine total spannende Frage, weil wir auch immer noch feststellen, dass wir noch nicht so richtig verstehen, wie das funktioniert. Das funktioniert offensichtlich sehr gut, sonst würden wir viel mehr Stromausfälle sehen, als wir tatsächlich sehen. Wir sehen Gott sei Dank sehr wenig davon. Aber das Experten zu wissen, was die sich angeeignet haben, jetzt zu übersetzen in eine künstliche Intelligenz oder eben solche hochautomatisierten Verfahren, ist ein total spannendes Thema. Da sind wir aber noch relativ am Anfang. Jetzt hast du gerade schon den Begriff Stromausfall gesagt. Und genau auf dieses Thema wollten wir mit dir auch zu sprechen kommen, denn in der Energieinformatik geht es ja immer um die Sicherheit der Energieversorgung auch mit und mit den Stichworten Cyberangriffen oder Blackout. Die hört man ja nun auch ziemlich oft. Was genau verstehst du unter diesen Begriffen? Also Blackout ist erstmal ein Stromausfall. Da kommt der Name her, dann geht das Licht aus und dann ist alles schwarz. Und dann ist jetzt die spannende Frage, welche Ursachen kann dieser Stromausfall haben. Dann kann es eben sein, dass, wie wir das jetzt jüngst in Oldenburg hatten, der Kran zu nah an der Hochleitung gestanden hat und dann gab es einen Kurzschluss und dann ist eine Leitung ausgefallen. Es kann aber eben auch sein, also das wäre der Fall, dass wir irgendwelche natürlichen Ereignisse haben, Wetterphänomene oder sonstige Störungen, die eher zufällig auftreten. Oder ich habe eben diese Situation, dass mein Netz angegriffen wird und ich dieses Bild des Hackers habe, der jetzt mit Bösartigkeit oder sonst wie motiviert versucht, das Netz bei uns in Deutschland oder wie wir es jetzt gerade sehen und vor einigen Jahren schon mal gesehen haben, in der Ukraine stört und sabotiert. Und das Spannende ist dann eben, wie gehe ich damit um? Das heißt, wie behebe ich diese Störung? Wie fahre ich mein Netz wieder hoch? Oder wie lege ich eben im Vorfeld mein System so aus, dass es möglicherweise unanfälliger gegenüber den böswilligen Störungen, den böswilligen Angriffen oder den natürlichen Ereignissen ist? Dann ist ganz spannend zu analysieren, wie häufig kommen die vor, worauf zielen diese Angriffe ab? Und eine ganz spannende Hauptunterscheidung ist, dass so natürliche Ereignisse unkorreliert auftreten. Also ich habe irgendwie ein Starkwetterereignis, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Starkwetterereignis habe, gefolgt von einem zweiten Starkwetterereignis, gefolgt von einem Meteoriteneinschlag, ist ja relativ gering, beziehungsweise kann irgendwo ausgeschlossen werden. So, jetzt ist das genau unterschiedlich oder sehr anders in diesem Bereich der Cyber Security. Da sind auch ganz, ganz viele Schritte am Ende notwendig, um ein solches System zu stören oder zu einem Stromausfall zu führen. Aber die stehen alle in unmittelbarer Beziehung zusammen. Das heißt, ich habe so einen ersten Portscan. Das heißt, irgendwo sucht ein Angreifer, vielleicht auch gar nicht der Angreifer, sondern das automatisierte System, das dieser Angreifer aufgesetzt hat, nach ungeschützten Ports oder ungepatchten Sicherheitslücken. So, sind die gefunden, dann blinkt bei dem Angreifer, ich bleibe mal bei diesem Bild, irgendwo ein Bild, Licht auf und dann sagt er, okay, dann schaue ich mir das genauer an. Und dann stellen wir schon fest, aha, die zweite Aktion steht in unmittelbarer Beziehung zu der ersten Aktion. So, und ist er dann, schaut er sich das genauer an und stellt fest, hey, da ist ja wirklich eine offene Sicherheitslücke. Ich frage mal meinen Kollegen oder ich frage jetzt mal die Gruppe meiner Hackerfreunde. Und da hört dieses naive Bild aus, weil wir mittlerweile wissen, dass das eben durchaus professionell agierende Akteure sind mit vielen, vielen Personen, die dann an solchen Angriffen beteiligt sind. Dann ist der dritte Schritt sogar noch wahrscheinlicher, wenn der zweite stattgefunden hat, weil dann eben Ressourcen aktiviert werden, Personalressourcen, dann wird Budget oder werden Finanzmittel bereitgestellt von typischerweise diesen staatlichen Akteuren, die hinter einer Vielzahl dieser Angriffe stehen und so weiter. So, und dann ist eben die spannende Frage, okay, wenn ich aber ursprünglich meine Systeme ausgelegt habe, um zu sagen, so, die ersten drei Schritte, so weit gehe ich und der vierte Schritt ist so unwahrscheinlich, den muss ich nicht mehr gehen, ist das ja eine ganz andere Entwicklung im IT-Sicherheitsbereich, weil eben diese Schritte alle voneinander abhängen und je weiter ich gehe, desto wahrscheinlicher ist möglicherweise der Folgeschritt. Und ich habe gar nicht mehr so diese natürliche Grenze, bis wohin ich gehen muss mit vertretbarem Aufwand, sondern müsste eigentlich bis ganz ans Ende gehen und das kann keiner finanzieren. Und dann ist eben die spannende Frage, ja, was mache ich da? Und da ist ein spannender Ansatz, dann sind wir wieder beim Thema KI, zu sagen, man interpretiert das eher so spieltheoretisch und sagt, dass eigentlich ist das so ein Wettstreit zwischen dem Verteidiger des Systems und dem Angreifer des Systems. Man schaut sich an, wie weit man gehen kann, um den Angreifer nur bis zu einem bestimmten Punkt in das eigene Unternehmensnetzwerk zu lassen, aber nicht weiter. Das heißt nicht mehr absolute Sicherheit, sondern nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich würde einmal bei den Cyberangriffen nochmal bleiben. Das ist in der Ukraine zum Beispiel 2017 passiert. Das ist, glaube ich, so im allgemeinen Bewusstsein auch das, was angekommen ist. Ich habe mich schon oft gefragt, sind unsere Systeme oder generell die Systeme einfach schon sehr robust und sehr gut und ist man da einfach schon sehr weit in der Abwehr? Oder bekommt man das nur nie mit, dass da größere Dinge passieren? Also da wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel unterm Radar passieren, aber wirklich, dass es zum flächendeckenden Blackout irgendwo gekommen wäre durch einen Cyberangriff, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Kannst du das einmal für uns einordnen? Also der flächendeckende Stromausfall durch den Cyberangriff, das war in der Tat dieses Ukraine-Bild. Jetzt hast du dieses Bild verwendet, wie weit sind wir in der Abwehr von Cyberangriffen? Da ist häufig dieses Bild, das man aus ganz vielen Hollywood-Filmen kennt, so dann sitzen da Leute in ihrer Leitwarte und stellen fest, wir werden gerade angegriffen, wir tun jetzt ganz viel. Und dieses Bild ist einfach falsch. Sondern was man machen kann, ist Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld ergreifen. Das heißt, immer Updates machen, immer Backups machen, grundsätzlich sich bewusst sein, dass das ein echtes Problem ist und entsprechend bewusst und verantwortungsvoll mit diesen Systemen umgehen. So Sicherheitslücken, wenn sie einmal da sind, werden quasi ausgenutzt. Und so ein Angriff geht unfassbar schnell. Da hat eigentlich überhaupt keiner die Gelegenheit festzustellen, so, ich werde jetzt angegriffen und ich mache jetzt was dagegen. Das heißt, wir sind gar nicht so weit, diese Angriffserkennung live in Echtzeit zu nutzen, um dann aktiv was dagegen zu tun. Wir sind unheimlich gut danach, am Ende forensisch aufzuklären, woran lag es denn? Das ist auch wichtig, weil daraus lernt man ja. Aber gerade diese Verknüpfung aus diesen Systemen, die eigentlich in Echtzeit meine Kommunikationsnetze, meine Firmennetze überwachen, um dann daraus irgendwelche Reaktionen oder irgendwelche Aktionen abzuleiten, das ist zum Beispiel auch wieder ein Thema, was wir bei uns in unserer Forschungsgruppe, bei uns im Office auch ganz aktiv untersuchen und bearbeiten. Also die Frage, wie ich eher in Echtzeitsysteme isoliere oder das, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ein solcher Angriff erfolgreich wäre, dann doch noch irgendwie abfedern kann. Aber da ist man tatsächlich noch relativ am Anfang, weil dieses Bild, das kennt jeder, das gibt es in jedem Hollywood-Film, das ist einfach so nicht realistisch. Ja, dann frage ich nochmal anders. Gibt es einfach relativ wenig solcher Lücken, die passiv dann eben ausgenutzt werden? Oder warum ist das noch nicht im größeren Maßstab passiert? Ja, dann kommen wir jetzt in so eine ganz unheimliche, in einen ganz unheimlichen Bereich rein. Man könnte das so bezeichnen, dass diese Angriffe immer vorbereitet werden. Die werden in der Regel glücklicherweise aber nie wirklich ausgenutzt oder diese Angriffe werden nicht durchgeführt. Man muss sich das auch so vorstellen, diese Angriffe nutzen ja in der Regel Sicherheitslücken aus. Das heißt, bekannte Schwachstellen in Betriebssystemen, in Software, die jetzt diese kritische Infrastruktur führt und betreibt. Und diese Schwachstellen werden halt irgendwann bekannt oder sind bekannt. Da werden Software-Patches, Updates für entwickelt und dann werden die irgendwann vertrieben, ausgerollt und dann ist die Sicherheitslücke weg. Und damit ist auch dieser Angriffsweg oder dieser Angriff, der da möglicherweise vorbereitet wurde, auch nicht mehr gültig. Das heißt, es ist eigentlich so ein kontinuierliches Spiel. Und wenn man jetzt jemand ist, staatlicher Akteur, der sagt, ich möchte die jetzt ausnutzen, dann muss ich da auch ständig dranbleiben und die auch immer auf Halde haben für den Fall, dass ich die jetzt nutzen möchte. Und um auf deine Frage zurückzukommen, gibt es sie? Ja, die gibt es. Werden die ausgenutzt? In der Regel nicht, glücklicherweise. Sagtest gerade schon, im Fall eines solchen Angriffs oder wenn man sieht, oh, auf einmal tut sich da was im Netz, dann hat man Stress. Es gibt wahrscheinlich eine Reizüberflutung von den Netzführern, die das beobachten. Und auch da habt ihr eine interdisziplinäre Forschung mit der Psychologie, nämlich gerade um das Stresslevel von solchen Netzführern. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber. Ja, wir haben ein ganz spannendes Projekt mit den Neurowissenschaftlern, den Neuropsychologen an der Uni Oldenburg. Da geht es darum, genau in diesem Szenario, das ich gerade gezeichnet habe. Ich habe also diese großen Monitorwände und da sitzen dann verantwortliche, einsame Personen vor, die das Bild interpretieren müssen und dann in gewichtigen, schwierigen Situationen dann einsame Entscheidungen treffen müssen. Und das passiert unter Stress. Und die Frage ist natürlich, wenn man schon unter Stress steht, kann man die Situation noch richtig einschätzen? Klammer auf, Klammer zu. Das findet ja aktuell statt. Ich habe gerade schon gesagt, wir sehen sehr, sehr wenig Stromausfälle. Also in der Regel passiert das. Aber die Erkenntnis ist schon, dass die Situationen immer komplexer werden und damit eben auch die Situationen schwerer einschätzbar sind. Und die Untersuchung, die wir jetzt machen, ist, dass wir mit auch den Apparaturen, die uns die Kollegen aus der Psychologie bereitstellen, tatsächlich mit solchen, ich nenne es jetzt mal Hirnscannern, die Netzführer bei ihrer Arbeit in diesen Leitstellen untersuchen. Das sind bei uns in der Regel Studierende, die diese Aufgaben nachmachen und eben schauen, welche Situationen sind da besonders stressvoll, in welchen Situationen gehen vielleicht auch Informationen verloren oder werden Dinge sehr leicht übersehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind Situationen, die in Zukunft kritischer werden. Und im Umkehrschluss, wo sind Situationen oder was wären Ansätze für Automatisierung, Assistenzsysteme, um in diesen Situationen besser und besonders gut zu unterstützen? Ja, sehr, sehr spannende Einblicke in deine Forschung. Jetzt haben wir eben schon angekündigt, ein großer Teil deines Alltags ist aber mittlerweile nicht mehr die aktive Forschung, sondern eben Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftspolitik. Ja, wir haben eben bei deinem Fail schon mal ein bisschen was davon erfahren und da wollen wir uns nochmal so zwei Spotlights ein bisschen rauspicken und da einmal drüber sprechen. Und das eine ist natürlich deine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender beim Office. Das Office, für diejenigen vielleicht, die es jetzt gerade nicht so im Blick haben, Hauptsitz da bei der alten Flyver. ja, ein Forschungsinstitut für Informatik. Ihr seid sehr angewandt in der Mitte der Gesellschaft. Ihr habt Themengebiete eben wie KI, Nachhaltigkeit oder auch Gesellschaft und Produktion, die euch da beschäftigen und versucht da konkrete Probleme auch zu lösen, macht aber eben auch Forschung. Letztes Jahr hattet ihr euer 30-jähriges Jubiläum und wenn ich das richtig gesehen habe, seid ihr mittlerweile bei circa 250 Mitarbeitenden. Also ihr seid ein ganz schön großer Laden mittlerweile. Was ist das für eine Reise, auf die du dich da jetzt auch als Vorstandsvorsitzender mit begeben hast? Was sind da deine Visionen, das Office weiter zu schärfen? Ja, also genau, letztes Jahr hatten wir unser 30-jähriges Jubiläum. Zum 30-jährigen Jubiläum hatten wir tatsächlich sogar 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oh, okay. Ja. Allerdings einen unserer ältesten Bereiche, den Bereich Verkehr, jetzt zum Jahresende, man könnte sagen, als eigenes DLR-Institut ausgegründet. Da sind wir sehr stolz drauf. Und jetzt sind wir in der Tat dann in Anführungszeichen erstmal nur noch 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder, aber mit ganz tollen Ideen und natürlich auch wieder viel Antrieb, möglicherweise weiter zu wachsen. Ja, das ist ein ganz toller Job, der in der Tat stärker in Richtung Wissenschaftsmanagement geht. Also man forscht eher weniger, sondern ja, man steht an der Spitze eines Instituts, das forscht an ganz tollen Themen, an den zentralen Digitalisierungsthemen unserer Zeit. Und das hat einen ganz eigenen Reiz, weil wir eben ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die alle Expertinnen und Experten in ihrem Feld sind, hochgradig motiviert. Und Arsch ist das natürlich verbunden mit großem Vertrauen in die Fähigkeiten dieser Person, die in Summe viel mehr machen können, als man selbst macht, auch wenn man natürlich mit Leib und Seele nach wie vor Wissenschaftler oder in der Wissenschaft oder der Wissenschaft verbunden ist. Aber dann ist auch eher die Frage so die großen Räder, also in welche Programme geht man rein, welche Abstimmungsprozesse auch auf Land, auf Bund, auf EU-Ebene sind so die richtigen. Als Vorstand eines so großen Informatikinstituts wird man gerne im Vorfeld auch angesprochen, wenn es darum geht, Förderprogramme einzurichten. Das heißt, in welche Richtung geht die KI in den nächsten Jahren, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und die Bundesregierung legt große Förderprogramme auf und fragt dann natürlich auch diejenigen, die da die letzten Jahre viel dran gearbeitet haben, so, was sind denn eure Themen? Und was sollten wir jetzt mal zum Beispiel mit 100 Millionen Euro die nächsten 10 Jahre in Deutschland im Bereich der KI fördern? Und das sind natürlich ganz tolle Gespräche. Und hat einen ganz eigenen Reiz, ist ein ganz, ganz wahnsinnig langer Hebel und ist auch ein Gestaltungsspielraum, den ich sehr zu schätzen gelernt habe, der, wie gesagt, ganz, ganz viel Spaß macht und von dem wir dann natürlich am Ende auch profitieren, weil das in der Regel auch unsere Themen sind. Du bist auch seit März 2022, also relativ frisch, auch Vorstand der VW-Stiftung, die auch ein Förderungsvolumen von 150 Millionen Euro pro Jahr hat und damit die größte private deutsche wissenschaftsfördernde Stiftung ist. Wie ist dein Alltag da? Ist das vergleichbar? Ist man einmal Vorstand, immer Vorstand oder ist das nochmal ein ganz anderer Schnack? Das ist in der Tat nochmal ein ganz anderer Schnack. Also ich bin da in der Tat jetzt erst seit kurzem Mitglied des Kuratoriums, wie es da heißt. Und das ist auch eine ganz tolle Runde. Es ist ein recht großes Vorstandsgremium, dieses Kuratorium, das aus 14 Personen besteht. Und das sind eben alles, aber auch Persönlichkeiten aus der Wissenschaft mit einem ganz ähnlichen Karriereweg und ganz eigenen Kompetenzen und Profilen. Also die Volkswagen-Stiftung fördert ja nicht nur die Informatik oder Digitalisierungsforschung, sondern sehr, sehr breit aufgestellt. Und die Volkswagen-Stiftung, die ursprünglich mal hervorgegangen ist aus den Erlösen durch die Veräußerung des Volkswagen-Konzerns, hat eben tatsächlich ein sehr, sehr komfortables Polster, um diese Forschungsförderung zu tun oder durchzuführen. Und das ist eben ein ganz toller Job, weil man da eben nochmal eine Größenordnung höher oder nochmal eine Ebene höher auf diese Prozesse Einfluss nehmen kann, ja, und letztlich mitentscheiden kann, wohin die Forschung in Deutschland gehen soll in den nächsten Jahren. Das ist, ja, das macht wieder einen Großteil des Reizes aus. Und jetzt steckt das VW logischerweise im Namen der Stiftung, aber das führt vielleicht zu einem Fehlschluss, denn die VW-Stiftung setzt sich sehr breit für die Förderung von wissenschaftlichen Themen ein, oder? Ihr habt da keine Abstriche. Ja, tatsächlich auch überhaupt keine organisatorische Verbindung mehr zum Volkswagen-Konzern, sondern ist letztlich durch diese Finanzierung aus den Erlösen entstanden. Die könnte auch Deutsche Forschungsstiftung heißen, heißt traditionell eben oder historisch bedingt VW-Stiftung. Ja, was sind da die aktuellen Themen, die euch beschäftigen? Was liegt da gerade bei euch auf dem Tisch? Das geht querbeet. Wir diskutieren gerade auch, das ist eben tagesaktuell, das Thema Digitalisierungsforschung, die Aufstellung und das Profil in Niedersachsen. Ein Teil der Volkswagen-Stiftung ist das sogenannte niedersächsische VAB. Das hat dann immer so einen besonderen niedersächsischen Fokus. Da diskutieren wir gerade standortübergreifend die Vernetzung und niedersachsenweit die Aufstellung. Und ganz tagesaktuell ist auch das Thema humanitäre Hilfe für die Ukraine. Da gab es ein Sonderprogramm für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben aus der Ukraine, die jetzt in einem ganz niederschwelligen, sehr schnell laufenden Programm, was die Entscheidungszyklen angeht, eben an Universitäten oder Forschungsinstitute den Status einer Gastwissenschaftlerin bekommen können. Genau, das ist auch so ein Programm, das just aufgelegt wurde. Einfach mal so zwei Schlaglichter, sehr an sehr unterschiedlichen Enden des Spektrums, aber Ja, das Schöne ist, es ist ein sehr, sehr agiles Gremium und eben auch die Möglichkeit, da sehr schnell solche Programme auch aufzulegen. Man sieht also, vom Stühleschlepper, Studienabbrecher kann man es trotzdem immer noch nach ganz oben schaffen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank, aber auch danke an euch da draußen fürs Zuhören und fürs Unterstützen. Zusammen mit euch haben wir nämlich mittlerweile alleine auf Spotify die 300 Follower geknackt. Falls ihr noch nicht dazu gehört, klickt doch mal auf Folgen und lasst uns auch gerne Feedback da. Also danke fürs Zuhören, bleibt inspiriert und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.